und vergiss leises Flehen, süßes Kosen und das Flattern von Rose zu Rosen. Du wirst nicht mehr die Herzen erobern, ein Adonis, ein kleiner Narziss. Du wirst nicht mehr die Herzen erobern, ein Adonis, ein kleiner Narziss. Nun vergiss diese brennenden Federn, diese Blumen, die schimmernden Bänder, diese Locken, die seidenen Gewänder, dieser Wangen so rosigen Glanz, dieser Wangen so rosigen Glanz. Nun vergiss die bunten Bänder, diese Federn, diese Locken, die seidenen Gewänder. Nun vergiss leises Lehen, süßes Kosen und das Flattern von Rose zu Rosen. Du wirst nicht mehr die Herzen erobern, ein Adonis, ein kleiner Narziss. Du wirst nicht mehr die Herzen erobern, ein Adonis, ein kleiner Narziss. Unter fluchenden Kameraden, große Werte braun gebraten, wer auf Schulter, wer zur Seite, festen Schrittes, kühnen Blickes, ganz gewappnet, von Kopf zu Füßen, sehr viel Ehr, auch schmale Bissen, sehr schmale Bissen, sehr schmale Bissen. Statt den Reigen anzuführen, heiß in Reih und Glied markieren, durch verschneite Wüstenwälder, über sonnenglühende Felder bei dem Donner der Geschütze und im hellen Pulverblitze sausen Bomben und Granaten rechts und links dir um das Ohr. Nun vergiss die bunten Bänder, nun vergiss diese Feder, nun vergiss diese Locken, nun vergiss die Seidengewänder. Nun vergiss leises Lied, süßes Kosen und das Flattern von Rose zu Rosen. Du wirst nicht mehr die Herzen erobern, ein Adonis, ein kleiner Narziss. Du wirst nicht mehr die Herzen erobern, ein Adonis, ein kleiner Narziss. Cherubino, auf zum Siege, auf zu hohem Waffenruhm. Cherubino, auf zum Siege, auf zu hohem Waffenruhm, auf zu hohem.